Erst danach ging Jesus auf die andere Seite des Sees Genezaret bei Tiberias. Zweiter, viele Menschen folgten ihm. Sie sahen, wie er kranke Menschen heilte. Dritter, Jesus ging auf einen Berg. Dort setzte er sich mit seinen Jüngern hin. Vierter, das Passafest der Juden war bald. Fünfter, Jesus sah viele Menschen kommen. Er fragte Philippus, wo kaufen wir Brot für alle diese Leute? Sechster, Jesus fragte das, um Philippus zu prüfen. Er wusste schon, was er tun wollte. Siebter, Philippus antwortete, Brot für 200 Denare reicht nicht. Jeder bekommt dann nur ein kleines Stück. Achter, einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte, Neunter, hier ist ein Junge. Er hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Das ist sehr wenig für so viele Menschen. Zehnter, Jesus sagte, lass die Leute sich hinsetzen. Dort war viel Gras. Etwa 5000 Männer setzten sich hin. Elfter, Jesus nahm die Brote und dankte Gott. Dann verteilte er sie an die Leute. Er verteilte auch die Fische. Alle aßen, so viel sie wollten. Zwölfter, als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein. Nichts soll verloren gehen. Dreizehnter, sie sammelten die Reste ein. Sie füllten 12 Körbe mit Broten. Das waren Reste von den 5 Gerstenbroten. Vierzehnter, die Leute sahen, was Jesus getan hatte. Sie sagten, das ist wirklich der Prophet. Er soll in die Welt kommen. Fünfzehnter, Jesus wusste, dass sie ihn zum König machen wollten. Sie wollten ihn mitnehmen. Darum ging er allein auf den Berg zurück. Sechzehnter, am Abend gingen seine Jünger zum See hinunter. Siebzehnter, sie stiegen in ein Schiff. Sie fuhren über den See nach Kapernaum. Es war schon dunkel. Jesus war noch nicht bei ihnen. Achtzehnter, ein starker Wind kam auf. Der See wurde sehr unruhig. Neunzehnter, sie waren etwa 5 oder 6 Kilometer gefahren. Da sahen sie Jesus auf dem See gehen. Er kam nah an das Schiff heran. Sie bekamen Angst. Zwanzigster, aber Jesus sagte zu ihnen, ich bin es. Habt keine Angst. 21. Sie wollten ihn ins Schiff nehmen. Sofort war das Schiff am Land. Sie waren dort, wohin sie fahren wollten. 22. Am nächsten Tag stand die Menge am See. Sie wussten, dass nur ein Schiff da war. Jesus war nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen. Seine Jünger waren allein gefahren. 23. Aber Schiffe aus Tiberias kamen an. Sie kamen zu dem Ort, wo sie Brot gegessen hatten. Jesus hatte dafür gedankt. 24. Die Leute sahen, dass Jesus nicht da war. Auch seine Jünger waren nicht da. Sie stiegen in die Schiffe. Sie fuhren nach Kapernaum, um Jesus zu suchen. 25. Sie fanden ihn auf der anderen Seite des Sees. Sie fragten ihn, Lehrer, wann bist du hierher gekommen? 26. Jesus antwortete ihnen, ich sage euch die Wahrheit. Ihr sucht mich nicht wegen meiner Wunder. Ihr sucht mich, weil ihr Brot gegessen habt und satt wurdet. 27. Arbeitet nicht für Essen, das vergeht. Arbeitet für Essen, das für immer bleibt. Der Menschensohn wird es euch geben. Gott, der Vater, hat ihn dazu bestimmt. 28. Sie fragten ihn, was sollen wir tun? Wie können wir Gottes Werke tun? 29. Jesus antwortete, das ist Gottes Werk. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. 30. Sie fragten ihn, welches Wunder tust du? Dann werden wir es sehen und dir glauben. Was machst du? 31. Unsere Vorfahren aßen Manna in der Wüste. Es steht geschrieben, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. 32. Jesus sagte zu ihnen, ich sage euch die Wahrheit. Nicht Mose gab euch das Brot vom Himmel. Mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. 33. Gottes Brot kommt vom Himmel. Es gibt der Welt Leben. 34. Sie sagten zu ihm, Herr, gib uns immer dieses Brot. 35. Jesus sagte zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. 36. Aber ich habe es euch gesagt. Ihr habt mich gesehen und glaubt trotzdem nicht. 37. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Ich werde niemanden wegschicken, der zu mir kommt. 38. Ich bin vom Himmel gekommen. Ich tue nicht meinen Willen. Ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. 39. Das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, ich soll nichts verlieren. Ich soll alles am letzten Tag wieder lebendig machen. 40. Das ist der Wille meines Vaters, wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Ich werde ihn am letzten Tag wieder lebendig machen. 41. Die Juden beschwerten sich über ihn. Er hatte gesagt, ich bin das Brot, das vom Himmel kommt. 42. Sie sagten, ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef? Wir kennen seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er sagen, ich bin vom Himmel gekommen? 43. Jesus antwortete ihnen, beschwert euch nicht untereinander. 44. Niemand kann zu mir kommen. Nur wenn der Vater ihn zieht, der mich gesandt hat. Ich werde ihn am letzten Tag wieder lebendig machen. 45. Es steht bei den Propheten geschrieben, alle werden von Gott lernen. Wer vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. 46. Niemand hat den Vater gesehen. Nur der, der von Gott kommt, hat den Vater gesehen. 47. Ich sage euch die Wahrheit, wer glaubt, hat ewiges Leben. 48. Ich bin das Brot des Lebens. 49. Eure Vorfahren aßen Manna in der Wüste. Aber sie starben. 50. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. 51. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Das Brot, das ich gebe, ist mein Fleisch. Es ist für das Leben der Welt. 52. Die Juden stritten sich untereinander. Sie sagten, wie kann dieser Mann uns sein Fleisch zu essen geben? 53. Jesus sagte zu ihnen, ich sage euch die Wahrheit. Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Ich werde ihn am letzten Tag wieder lebendig machen. 55. Mein Fleisch ist wahres Essen. Mein Blut ist wahres Trinken. 56. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir. Und ich bleibe in ihm. 57. Der lebendige Vater hat mich gesandt. Ich lebe wegen des Vaters. So wird auch der, der mich isst, wegen mir leben. 58. Das ist das Brot, das vom Himmel kommt. Es ist nicht wie das Brot der Vorfahren. Sie aßen und starben. 59. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Das sagte Jesus in der Synagoge in Kapernaum. 60. Viele seiner Jünger hörten das. Sie sagten, das ist eine schwere Rede. Wer kann das verstehen? 61. Jesus wusste, dass seine Jünger sich beschwerten. Er sagte zu ihnen, stört euch das? 62. Was ist, wenn ihr den Menschensohn aufsteigen seht? Er geht dorthin, wo er vorher war. 63. Der Geist macht lebendig. Das Fleisch hilft nichts. Meine Worte sind Geist und Leben. 64. Aber einige von euch glauben nicht. Jesus wusste von Anfang an, wer nicht glaubte. Er wusste auch, wer ihn verraten würde. 65. Und er sagte, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen. Nur wenn der Vater es ihm gibt. 66. Danach gingen viele seiner Jünger weg. Sie blieben nicht mehr bei ihm. 67. Jesus fragte die 12 Jünger, wollt ihr auch gehen? 68. Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 69. Wir glauben und wissen, du bist der Heilige Gottes. 70. Jesus antwortete ihnen, Habe ich nicht euch 12 ausgewählt? Aber einer von euch ist ein Teufel. 71. Er sprach von Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Judas wollte ihn verraten. Er war einer der 12 Jünger.